Abschnitt 5 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 5. Von einem Schlosser? Frage ich den ehemaligen Chef des Evidenzbüros, der mir von dieser Dienstreise erzählt. Ja, ich glaube. Es war Sonntagnachmittags und kein Soldat anwesend, kein Professionist. Exzellenz wissen nicht mehr, woher man den Schlosser holte? Nein, natürlich irgendeinen Schlosser aus der Nachbarschaft. Feldmarschallleutnant von Urbanski hat bisher mit bewunderungswürdiger Geduld und bereitwilliger Liebenswürdigkeit auf alle Fragen des Interviewers Antwort gegeben. Zum ersten Male scheint er jetzt unwillig. Der Interviewer bemüht sich, seine dumme Frage zu entschuldigen. Der Schlosser hätte doch die gewaltsame Eröffnung der Wohnung und der Schubfächer verraten können. »Sie meinen?« sagt Urbanski ironisch. »Gewiss, Exzellenz. Ich glaube, er hat es sogar der Presse mitgeteilt.« »So?« Feldmarschallleutnant Urbanski lächelt ungläubig. Und deshalb schaltet der Interviewer hier ein persönliches Erlebnis ein. Am Sonntag, den 25. Mai 1913, spielte in Prag der deutsche Ballspielclub Sturm ein Fußballmatch gegen SK Union Holešovice. Die Notiz des Prager Tagblatt lautete am nächsten Tage: DBC Sturm 1 gegen SK Union 5, Klammer auf Holešovice, Klammer zu, 5:7, Klammer auf Halbzeit 3:3, Klammer zu. Sturm war von Anfang an überlegen, was sich auch in der großen Zahl seiner Scores ausdrückt. Doch war seine Verteidigung durch das Fehlen Maratscheks und Wagners derart geschwächt, dass Adja allein nicht imstande war, alle Durchbrüche Unions zu vereiteln. Kurzum, ein ungünstiges Resultat. Am meisten ärgerte sich wohl der Obmann Sturms über das unangesagte Fernbleiben Wagners, dem er knapp vorher eine Gefälligkeit erwiesen hatte, wie sie Obmänner den Koryphäen der ersten Mannschaft manchmal zu erweisen pflegen. Dafür hatte Wagner pünktliches Antreten versprochen, und schon am Sonntag blieb Wagner aus. Deshalb schaute besagter Obmann, Klammer auf, der im Privatberuf Redakteur eines Prager Blattes und Prager Korrespondent einer Berliner Zeitung war, Klammer zu, gar nicht freundlich auf, als ihn Wagner am Montag ins Büro besuchen kam. »Ich konnte wirklich nicht kommen«, versuchte sich der saumselige Endback zu entschuldigen. »Das ist mir egal«, der Obmann blieb ablehnend. »Ich war schon angezogen, da kommt eine Ordonnanz in unsere Werkstatt und sagt, es soll ein Gehilfe ins Chorkommando kommen, ein Schloss aufbrechen.« »Erzähl mir keine Geschichten. So etwas dauert 5 Minuten, und wir haben eine geschlagene Stunde mit dem Anstoß gewartet.« »Aber ich musste doch die Wohnung eines Offiziers aufbrechen und dann alle Schubfächer und alle Schränke. Es war nämlich eine Kommission aus Wien da, die hat nach russischen Papieren gesucht und nach Fotografien von Plänen.« »So? Und wem gehört die Wohnung?« »Ich glaube, einem General. Eine sehr nobel eingerichtete Wohnung.« »Und der General war nicht da?« »Nein, der ist gestern in Wien gestorben.« »Gestern in Wien gestorben?« Der Obmann, der im Privatberuf Redakteur ist, ist dem unentschuldbaren Endbeck und pflichtgetreuen Schlossergehilfen gar nicht mehr böse. Er sagt ihm nicht mehr, erzähl mir keine Geschichten, sondern lässt sich die Geschichte ganz genau erzählen, wie der Wiener Oberst jede Fotografie dem Chorkommandanten gereicht hat und wie der jedes Mal verzweifelt den Kopf geschüttelt und gesagt hat, schrecklich, schrecklich, wer hätte das für möglich gehalten? Auch, dass die Wohnung ganz merkwürdig ausgesehen hat, wie von einer Dame. Lauter Toilettengegenstände und Parfums und Brennscheren, aber die parfümiertesten Briefe seien von lauter Männern gewesen, deren Namen sich die Wiener Herren notiert haben. Der Redakteur weiß natürlich sofort, dass es sich um die Wohnung des Generalstabschefs Redl handelt, dessen Selbstmord samt begeisterter Biografie heute vom kaiserlich-königlichen Telegrafenkorrespondenzbüro gemeldet und wörtlich im Mittagsblatt abgedruckt worden ist. Und er hat gar keinen Anlass, eine Diskretion zu bewahren, um die er nicht ersucht worden ist, ein Geheimnis zu hüten, das man ihm nicht anvertraut hat. Er schreibt einen Bericht an sein Berliner Blatt, denn in Prag würde eine Mitteilung ganz gewiss konfisziert werden. Oder soll man es doch versuchen? Beratung mit dem Chefredakteur. Man entschließt sich zu einem Kompromiss. Man riskiert die Beschlagnahme der Abendausgabe und wird die Nachricht in Form eines Dementis bringen. Von hervorragender Seite werden wir um Widerlegung der speziell in Offizierskreisen aufgetauchten Gerüchte ersucht, dass der Generalstabschef des Prager Korps, Oberst Redl, der bekanntlich vorgestern in Wien Selbstmord verübt hat, einen Verrat militärischer Geheimnisse begangen und für Russland Spionage getrieben habe. Die nach Prag entsandte Kommission, bestehend aus einem Oberst und einem Major, die in Gegenwart des Korpskommandanten Baron Giesel die Dienstwohnung des Obersten Redl und deren Schubfächer am Sonntag geöffnet hatte, hatte nach Verfehlungen ganz anderer Art zu forschen und so weiter. Solche Dementis versteht selbstverständlich jeder Leser. Es ist so, wie wenn man sagt, der X ist kein Falschspieler. Aber konfiszieren ließe sich der Bericht schwer. Vielleicht glaubte der Pressestaatsanwalt, das Dementi stamme vom Korpskommando. Das Korpskommando glaubte, es stamme aus Wien. Jedenfalls erschien das Abendblatt. Der Draht gab die Nachricht nach Wien. Die Reporter liefen ins Hotel Klomser. Im Parlament wurden 20 Dringlichkeitsanträge und Interpellationen eingereicht und ganz Österreich wusste von den Ursachen des Selbstmordes, die die maßgebenden Kreise des Auslandes, deren Spion Redl ja gewesen war, ohne dies sofort gewusst hatten und die man im Inlande sogar vor dem Kaiser geheim halten wollte. Man hatte auf die Verhaftung des Spions und auf ein gewiss aufschlussreiches Gerichtsverfahren mit Zeugeneinvernahmen, Protokollen und so weiter verzichtet. Man hatte eine Nacht lang das Hotel bewacht, Spezialeide der Geheimhaltung leisten lassen und nun erfuhr die ganze Welt davon, weil ein Endbeck ein Wettspiel versäumt hatte gegen Union Holle-Schowitze. Das Erste, was die Kommission beim Eintritt in die Wohnung des Gerichteten verblüfft hatte, war der weibische Geschmack, der sich überall äußerte. Die Möbel waren rot in rot gehalten, seidene Steppdecken und rosa Plüschüberwurf auf dem Himmelbett, Alabaster vorherrschend, als Rauchgarnitur, Nachtkästchenplatte und Figuren, Klammer auf, bloß die große Napoleon-Büste über dem Schreibtisch war aus Bronze, Klammer zu. Überall zierliche Nippes und alle drei Zimmer von penetrantem Parfümgeruch erfüllt. Ein Riesentoilettetisch mit Haarfärbemitteln, Tuben, Tiegeln, Brennscheren, Manikurekästen, Pomaden, Parfüms und dergleichen fiel auf. Erst als der Schreibtisch aufgebrochen worden war, und man feststellte, dass die zahllosen mattbunten Billets erotischen Inhalts von Männerhand stammten, hatte man die Auflösung des Rätsels. Oberst Redl war homosexuell gewesen. Angefangene Briefe, zerknüllt in den Papierkorb geworfen, zeugten von der Leidenschaft Redls für den jungen Ulanenoffizier in Stockerau. Der hatte sich in ein Mädchen verliebt und wollte es heiraten, während ihn Redl mit verzweifeltesten Ausrufen wieder für sich gewinnen wollte. »Mein lieber, lieber Stefan, Deinen Brief vom 22. des Monats habe erhalten und kann es nicht fassen, dass du mich wirklich verlassen willst, wo du mir so oft Treue und Dankbarkeit gelobt hast. Kann dir nur wiederholen, dass du dich durch die Ehe nur bleibend unglücklich machen wirst. Am Anfang erscheint alles voller Illusionen und wunderschön. Sind jedoch die Mysterien vorbei, so erkennt man, was eine Frau ist. Sage ihr keinesfalls etwas von mir. Frauen mischen sich in alles, und das, was sie nicht verstehen sollen, ist das Einzige, was sie verstehen. Ich warne dich noch einmal, mich zu verlassen. Ich bin verzweifelt und weiß nicht, was beginnen soll. Am liebsten möchte mit dir wegfahren. Davos? Könnte dir sofort Urlaub verschaffen und glaube auch dir den versprochenen Austro-Daimler, Klammer auf, Tourenwagen, Klammer zu, kaufen zu können. Wenn du nach Wien kommen könntest, lieber Stefan, so schreibe mir sofort, würde dann... Dreimal ist dieser Brief begonnen, alle drei Fassungen sind verworfen worden. Redl entschloss sich, seinen Freund lieber mündlich zu beschwören, dass er ihn nicht verlasse. Er fuhr nach Wien, wohin auch Stefan aus seiner nahen Garnison kam. Die Unterredung im Hotel scheint mit dem Versprechen Redls geschlossen zu haben, den Austro-Daimler-Tourenwagen zu kaufen. Und deshalb fuhr er zum Postamt, das bewacht war. Der junge Ulanenoffizier hat sich gleich nach Bekanntwerden des Selbstmordes Redls der militärischen Gerichtsbehörde gestellt, da er vermutete, sein Freund sei wegen Homosexualität angezeigt worden und habe sich deshalb getötet. Es stellte sich heraus, dass er von den Spionagen seines Geliebten keine Ahnung gehabt habe. Trotzdem wurde er, wegen widernatürlicher Unzucht, zu 3 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Der ständige Verkehr des Obersten mit dem jungen Offizier war allgemein bekannt gewesen, doch hatte man darin nichts Besonderes gefunden, da Redl den Leutnant überall als seinen Neffen vorstellte. In Wirklichkeit war er der Sohn eines Dieners aus Mähren und schon als Kadettenschüler von Redl verführt worden. Dieser hatte dann die Kosten seiner Transferierung in die Kavallerie-Kadettenschule Mährisch-Weißkirchen getragen, ihm 2 Reitpferde gekauft und ihn auch sonst mit Geschenken überhäuft. Beweise für die verräterische Tätigkeit Redls fanden sich genug vor. Empfangsbestätigungen von Geldsendungen aus Russland, Quittungen über gewechselte Rubel und vor allem fotografische Platten. Er hatte in seiner Wohnung bei herabgelassenen Fensterläden Dienstbücher reservaten Charakters, Mobilisierungsinstruktionen und ähnliche Elaborate fotografiert, die in allen Staaten der Welt nach Muster der deutschen Generalstabsbücher, des Meisterwerkes des Feldmarschalls Moltke, verfasst, aber natürlich überall den Eisenbahn-, Schiffs-, Straßen- und Dislozierungsverhältnissen entsprechend adaptiert sind. Auch Befehle über Armierung und Verpflegung, Eisenbahntransporte und Durchführung von Truppenverschiebungen hatte Redl für seine Auftraggeber fotografiert. Und aktuelle Befehle des Kriegsministers Krobatin, des Erzherzogs Franz Ferdinand und des Chefs des Generalstabes Konrad von Hötzendorf, die sich auf Organisationsfragen innerhalb des 8. Korps bezogen. Dagegen fand sich hier noch kein Beweis dafür vor, dass Redl konkrete Kriegsvorbereitungen, wie zum Beispiel Aufmarschdispositionen, Grenzbefestigungen, Festungspläne, Geschützkonstruktionen oder die Namen von österreichisch-ungarischen Spionen im Auslande verraten habe, so allgemein dies damals auch behauptet wurde. Die Spuren des Verrats, die sich in seinen Fächern fanden, reichten bloß 1,5 Jahre zurück, die Dauer seiner Tätigkeit in Prag. In dieser Zeit hatte Redl mit seiner Spionage einen Betrag von nahezu 60.000 Kronen verdient, etwa das 10-fache seiner Gage. Aus dem Nichtvorhandensein von älteren Beweisstücken deduzierte dann Landesverteidigungsminister Georgi, bei seiner Interpellationsbeantwortung im Parlamente, dass die Verrätereien bloß 2 Jahre zurückreichten. Er musste sich darauf antworten lassen, dass Redl schon seit mindestens 10 Jahren einen übermäßigen Aufwand betrieb, schon lange 2 Automobile besitze. Redl hatte zwar glaubhaft zu machen gewusst, dass er im Besitze eines großen Privatvermögens sei und eine große Erbschaft gemacht habe, jedoch er hatte vor mehreren Jahren in Neustift Innermanzing ein Gut gekauft, besaß außer in Prag auch in Wien, in der Wickenburggasse eine vornehm eingerichtete Wohnung, hielt Reitpferde und pflegte Champagnergelage zu geben. Seine Verbrechen müssten daher mindestens bis in die Zeit zurückreichen, da er Leiter der österreichisch-ungarischen Kundschafterstelle im Evidenzbüro des Generalstabes gewesen sei, wenn nicht gar in die Zeit seiner Truppendienstleistung bei Regimentern der Grenzfestungen, beim Infanterieregiment Nummer 9 in Prigemüssel und beim Infanterieregiment Nummer 30 in Lemberg. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Klaus Missfeld.